Hört man mich? Hört man mich? Dann machen wir einen Test hier mit diesem Mikrofon. Hier werden gleich unsere Kandidaten sitzen. Geh noch mal raus zu diesem. Ja, sehr gut. Dann dürfte soweit alles vorbereitet sein. Ist das Klavier auch präpariert, dass wir hören, was die Leute am Klavier sagen? So, alles okay. Vielleicht kannst du das Klavier mal kurz anspielen. Ich spiele das Klavier kurz an. Verschiebungen, Entgrenzung von Uta Reitz. Klavier geht, alles gut. Ist ja nicht da, damit sie nur Musik machen, sondern damit wir einfach eine Atmosphäre schaffen, in der sie sich vielleicht etwas sicherer fühlen. So. Soll der Kaffee schwarz sein oder mit Milch? Bitte mit Milch und Zucker. Alles klar, noch jemand? Ich glaube, die Probanden dürften keinen Kaffee bekommen. Ist recht so. Ich bin soweit. Die Mikrofone sind präpariert. Das Klavier, die Küche ist soweit auch in Ordnung. Dann würde ich sagen, bitten wir doch einfach die erste Kandidatin rein. Okay, dann ein Versuch, ihr könnt loslegen. Hallo? Ja, hier hinten, kommen Sie ruhig durch. Hallo? Hallo. Stehen, Sie können das vorne im Vorraum abstellen. Und bitte Ihre persönlichen Gegenstände auch dort lassen. Kein Smartphone. Ist aber ganz schlechte Luft. Ja, das weiß ich. Bitte setzen Sie sich. Keine Fenster? Nicht. Ja, bitte, ja. Hier hinten durch. Kommen Sie rein. Hallo. Hallo, guten Tag. Nehmen Sie Platz, bitte. Guten Tag. Hallo. Dann sind wir fast vollständig. Fehlt nur noch eine Dame. Und dann werde ich Ihnen erklären, was wir heute hier vorhaben. Wir schaffen das ein bisschen zügig heute auch. Das glaube ich nicht. Sie sollten sich darauf vorbereiten, dass das etwas länger dauern kann. Da ist auch schon die letzte Kandidatin. Ja, kommen Sie bitte hier hinten durch. Wir sitzen hier hinten. Guten Tag erstmal. Guten Tag. Angenehm. Hallo. Nehmen Sie Platz. Moment. Also nur zur Information, wir haben das eben kurz besprochen. Gibt kein Handyempfang. Das ist das sofort, ist dann komplett schaltig da. Das finde ich ganz schlimm. Das also ist überhaupt keine Funktion. Ja, das wird ja kein Problem, ist ja mal einen Tag lang ohne Handy auszukommen. Wir wollen auch noch mal kurz über die Bedingungen sprechen. Ich hoffe, Sie haben nötiges Zeug dabei. Zahnbürste, Decken, das, was Sie sonst... Wie lange soll er denn hier bleiben? Das werden wir sehen, je nachdem, wie schnell wir uns einig werden. Ich... möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass wir ja nicht freiwillig hier sind, sondern dass jeder seinen Grund hat, weshalb er hier sein muss. Und wenn Sie sich damit zurechtfinden, wäre es, glaube ich, besser, ob Sie jetzt Handyempfang haben oder nicht, oder Zahnbürste oder Alkohol. Das können Sie dann letztendlich wieder entscheiden, wenn Sie hier raus sind. Okay. Ach, das ist hier so wie Big Brother oder sowas? Dschungelcamp, also Big Brother. Oder? Also wird das alles aufgezeichnet oder wie darf ich das verstehen? Kommen wir zu Ihren persönlichen Einstellungen, die vielleicht im Vorfeld wichtig sind, weil wir ja eine Entwicklung auch sehen wollen. Haben Sie schon mal was vom Madagaskar-Plan gehört? Selbstverständlich. Der Madagaskar-Plan war eine Idee im Dritten Reich, die Juden, die europäischen Juden, auf die sehr große Insel Madagaskar zu verbringen, um sie dort anzusiedeln und Europa judenfrei zu machen. Was spricht dagegen, dass man ein Problem auf diese Art und Weise löst? Haben Sie da moralische Bedenken? Sie meinen, Menschen einfach auszusiedeln? Nennen wir es Menschen, ja. Entschuldigung. Okay. Jetzt geht's los. Sie sind, soweit ich weiß, in der Politik. Ich bin Bürgermeisterin. Ich vertrete die Bedürfnisse meiner kleinen Stadt. So nenne ich das immer ganz liebevoll. Ja. Sie haben das Transportunternehmen, richtig? Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Sprechen Sie mit mir? Ich spreche mit Ihnen, ja. Ich bin Universitätsprofessorin für Wirtschaft. Mein Spezialthema ist soziale Marktwirtschaft. Ich würde gerne wissen, wo die Reise hingehen soll. Das ist gut, das ist schon unser Thema. Es geht um Reisen im weitesten Sinne. Mhm. Es geht um Flüchtlinge. Sie wissen, dass es in den letzten Jahren einen akutes Problem mit Zuwanderung gab. Und dieses Problem wollen wir nun mit Ihnen besprechen. Was rechtfertigt, dass die Menschen hier hinkommen in Ihrer Sicht? Unsere Verantwortung, das schlechte Gewissen, die Schuld? Es gibt eine allgemeine Verordnung der Menschenrechte. Die ist verabschiedet worden und jeder Mensch hat das Recht, wenn er in seinem eigenen Land verfolgt wird, woanders hinzugehen und dort auch aufgenommen zu werden. Es ist ein Grundrecht. Ich möchte kurz zitieren. Ich würde gerne... Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. So, das zum Thema. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass mit dem Zuzug der Flüchtlinge nach Deutschland auch gewisse Zahlen, sprich Kriminalitätszahlen, Raten gestiegen sind. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Kennen Sie die Ereignisse am Kölner Hauptbahnhof? Ja, aber ich sehe das als meine Verantwortung oder unsere Verantwortung, unsere wertvollen westlichen Werte einfach zu vermitteln. Gab es vor der Flüchtlingskrise Angriffe auf Deutsche? Mit Messer, Axt, Auto? Gab es Attentate von ausländischen Menschen oder von wem auch immer, in der Häufigkeit, wie es nach der Flüchtlingskrise war? Also die Häufigkeit in Deutschland von Attacken von Ausländern ist relativ gering. Warum soll der deutsche Staat für Menschen zahlen, die mit Deutschland nichts zu tun haben? Weil wir eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte allgemein bestätigt haben. Und dass jeder Mensch das Recht auf Flucht und Asyl hat. Aber danke. Kein Mensch hat das Recht darauf, sich durchfinanzieren zu lassen. Wissen Sie, was das kostet, Flüchtlinge? Ja, weiß ich. Ja. Und das zahlen Sie mit Ihrem Steuergeld. Das zahle ich mit meinem Steuergeld. Sie zahlen nordafrikanische Männer, die ihn an den Arsch packen, mit Ihrem Steuergeld. Das ist polemisch. Aber wahr. Das ist halt reiner Populismus, was Sie da machen. Mir ist es egal, welcher Mann mir an den Arsch fasst. Ob das jetzt ob Sie das sind oder ob das der Nordafrikaner am Bahnhof ist, ist mir persönlich egal. Ja, das hat Einladung. Ja auch einen kulturellen Hintergrund. Das hat keinen kulturellen Hintergrund. Wie ich eine Frau an den Arsch fasst, hat einen kulturellen Hintergrund? Die überall gleich ist. Sexismus ist ein allgemeines System. Und es ist an uns, mein Gott, den geflüchteten Menschen dabei zu helfen. Was ist denn schon dabei? Was ist denn schon dabei? So ein schöner Arsch, da kann man ja mal reingreifen. Haben Sie das selber gerade gesagt? Ist Ihnen egal von wem? Also, das sind alles sexuell unbefriedigte Menschen. Und dann kommen die hier hin und hätte man an den Grenzen, weiß ich nicht, von Marokko bis in die Türkei, hätte man da... Bordelle aufgestellt, werden die sicherlich eine Runde ruhiger hier angekommen. Sie sind also nicht bereit, anzuerkennen, dass das, was am Kölner Hauptbahnhof passiert ist, eine außergewöhnliche Sache war, die so nicht passiert wäre, wenn es die Flüchtlingskrise nicht gegeben hätte? Da das so gelaufen ist, das war eine unglückliche Situation. War das auch am Breitscheider Platz der Fall? War das Unglück? Was waren Ihrer Meinung nach die Motive des Täters? Ja, der war sauer, ich weiß es nicht. Persönlich sauer? Oder im Namen Allahs sauer? Ja, das kann ich jetzt hier von ihr schwer beurteilen. Wenn man Kultur zusammenbringen möchte, dann kann man das auch gerne machen und feiert man irgendwie mal zusammen das Zuckerfest. Der IS hat sich zu der Tat bekannt. Warum können Sie das schwer beurteilen? Weil Sie es ignorieren wollen? Ja, dann haben Sie es halt gemacht. Aber wer? Was soll... Na, hier, die ganzen Musulmanenhorden, weiß ich nicht. Ich meine, da hat jemand Leute umgebracht. Was kann ich jetzt persönlich dafür? Sie was können Sie? Da überhaupt nichts für. Es geht darum, dass wir erklären, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, auch manchmal... schlechte Absichten haben und der Meinung scheinen Sie ja zu sein. Ja, schlechte Menschen gibt es überall. Muss sie. Richtig, das muss die Spreu vom Weizen trennen, ne? Fahren das die ich Menschen überall denn noch mit LKWs auf Weihnachtsmärkte? Ja, das ist gerade so eine Modeerscheinung. Im Internet gibt es die Anleitungen für solche Sachen. Was geflüchtete Menschen gehören ja nicht per se dem IS an, ja? Also ich bitte Sie. Aber haben schon Tendenzen. Also hören Sie, es ist so. Bitte. Sie haben das ja ziemlich gut begriffen von Anfang an. Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren für Oberflächlichkeit. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr Wenn raus. Sie mir behilflich sind, die Sache zu beschleunigen, sprich auf ein nennbares, vertretbares Ergebnis zu kommen, auch gegenüber unseren Auftraggebern, dann versichere ich Ihnen, dass die Vorfälle, die wir kennen, über Sie und Ihr Unternehmen, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wollen Sie mir jetzt drohen, oder was? Es liegt doch auch in Ihrem Interesse, dass wir hier rauskommen, oder? Und nicht im Knast landen oder irgendwie so eine... Kleinen Augenblick, ich muss ganz kurz noch was erledigen. Ich habe den Eindruck, dass wir im Augenblick ein bisschen auf der Stelle stehen. Die erste Kandidatin ist auf dem Weg, das ist gut. Mit ihr wird es keine größeren Probleme geben. Der Herr ist sowieso schon von Anfang an bereit gewesen, sich um- und einzustellen. Das Problem ist eher die dritte Kandidatin. Wir müssten jetzt gucken, dass wir eine Fraktionsbildung gegen sie organisieren. Ich werde das versuchen mit einer anderen Taktik. Wollen wir noch mal zur ursprünglichen Frage zurückkehren? Bitte. Sehr gerne. Was war die ursprüngliche Frage, bitte? Was ist der Grund, weshalb jeder Einzelne von Ihnen hier ist? Und was ist der übergeordnete Grund, weshalb wir alle uns hier getroffen haben? Die Bündelung der Kompetenzen zu der Aussiedlung. Das war sehr unkonkret. Vielleicht sollten wir noch mal konkreter werden, so wie Sie eben. Ich verstehe nicht. Sie haben doch eben ganz konkret erklärt, worum es gehen könnte. Können Sie es nicht noch mal sagen? Doch, es geht darum, Flüchtlinge aus Europa rauszubringen, soweit ich das verstanden habe. Warum nennen Sie es jetzt Flüchtlinge und nicht Menschen? Entschuldigung, bitte. Wenn man sagt, Menschen aus Europa rauszubringen, dann ist das sehr unkonkret. Also man, Geflüchtete Menschen. Die einigen uns auf. Es gibt ja auch nur Einwohner und es gibt ja unendlich viele Menschen in Europa. Also es geht hier tatsächlich um Menschen, die zugezogen sind und jetzt wieder rausziehen sollen. Merken Sie was? Wie merken Sie was? Was meinen Sie damit? Dass Sie selbst Unterschiede machen? Ich mache keine Unterschiede. Es geht hier um eine Konkretisierung der Situation, worum es geht. Es geht nicht darum, es geht um die, welche Menschen? Und das sind geflüchtete Menschen, offensichtlich. Sind geflüchtete Menschen nicht Menschen? Selbstverständlich sind geflüchtete Menschen Menschen. Ich darf noch mal zitieren. Aber wieso fragen wir uns die ganze Zeit diese Frage? Es geht doch nur darum, die woanders hinzuschicken. Fertig. Ich glaube, an der Frage wird man kann Menschen nicht einfach irgendwo anders hinschicken. Umgehen. Aber dafür sind wir doch gar nicht hier. Doch. Doch. Sie haben das Spiel nicht begriffen. Wir sind dafür hier, dass wir mit dieser Thematik in irgendeiner Form anders umgehen, als wir es bisher getan haben. Wie wir es bisher getan haben, haben wir die Flüchtlinge aufgenommen. Jetzt sollen sie gemerkt, weg. Wie viele Menschen, Menschen. Ich habe Angst. Gerade zu uns kommen. Dieser Mann drängt mich in die Ecke. Ich habe Angst um die Werte, um all das, was mir immer wichtig war. Ja, ich finde das alles sehr unangenehm hier. Warum fragen wir uns nicht die Frage, welche Erfolgsrezepte gab es schon in anderen Ländern, die auch schon Flüchtlingskrisen überwunden haben, wie zum Beispiel Frankreich, die nämlich im 18., 19. Jahrhundert auch eine Flüchtlingswelle hatten und dann daraufhin die Fremdenlegion gegründet haben, um das Ganze mal zu sortieren und dann eine Fremdenlegion mit ausländischen Söldnern geschaffen haben, die für Frankreich dann wiederum Kolonien erobert haben. Da werden systematisch und klug werden die französischen Werte in der Armee dir aufoktroyiert. Und dann hast du es intus, dann kannst du dich nicht wehren, weil du hast einen Vertrag, du hast deinen Sold und gut ist. Warum orientieren wir uns nicht an solchen Sachen? Und dann lagerst du die automatisch aus deinem Land in andere Länder, um da, das muss natürlich heute alles anders aussehen, wir können jetzt nicht Kriege mit unseren Flüchtlingen aus Syrien und Afrika hier machen, aber wir machen dann andere Sachen mit denen. Was für Sachen? Wirtschaftlich kluge, vielleicht werden die alle bei mir Lkw-Fahrer für günstiger und fahren in die Welt hinaus. Das können sie aber nur, wenn sie hier sind. Ich würde gerne noch einen anderen Vorschlag in die Runde werfen. Bitte. Wir haben doch eben über das Madagaskar-Projekt gesprochen. Und die Idee, die hinter dem Madagaskar-Projekt stand, war ja, sich ein, nennen wir es Problem, vom Hals zu schaffen, indem man es nicht in seinem eigenen Land löst, sondern indem man einen anderen Ort findet. Könnte das nicht auch in der Flüchtlingsfrage Weg sein? Ja, Sie meinen, man sucht einen Ort und organisiert das durch und schafft einen neuen Staat. Zum Beispiel? Mit einer Infrastruktur. Und also man schafft sich selber dadurch einen neuen Handelspartner. Genau. Interessanter Gedanke. Mhm. Ja. Da haben Sie jetzt aber schnell kombiniert. Aber ist das nicht zynisch? Wenn es uns allen am Ende besser geht, wenn wir die ganze Zeit die Frage nach dem Gefühl stellen und uns... Sehr kluger Einwand. Eigentlich geht es ja niemandem wirklich gut bei der ganzen Geschichte. Die Flüchtlinge, die hier hinkommen, die leben untergebracht in irgendwelchen Baracken und Silos, sind Menschen zweiter Klasse. Die Menschen, die hier leben und Flüchtlinge aufnehmen sollen, fühlen sich bedroht. Es kommt zu Konflikten. Die Politik versucht, Lösungen zu finden, die aber nur flickgeschustert wirken. Was spricht also dagegen, dass man das Problem verlagert? Die demografische Entwicklung in Europa spricht dagegen. Die demografische Entwicklung. Wir haben hier momentan eine Fertilitätsquote von 1,4. Das heißt, damit die Renten weiter gezahlt werden könnten und Deutschland nicht ausstirbt, brauchte es eine Fertilitätsquote. Das heißt, sie sollen die Flüchtlinge haben, um sie ausnutzen zu können für ihre schlechte Fertilitätsquote? Das ist ja mal moralisch. Was heißt die moralisch? Aufstocken. Naja, ja, sozusagen. Naja, also ich meine, eigentlich war und doch der Ansatz, noch aus der Menschenrechtserklärung vorgelesen. Dass wir den geflüchteten Menschen helfen wollen. Ich erkläre ja nur Sachen. Also dadurch, dass sie Flüchtlinge zu Bumsmaschinen erklären, die ihre Fertilitätsschwankungen ausgleichen sollen, wird ihre moralische Haltung nicht deutlicher. Ich möchte doch sehr bitten. Hier geht es nicht um Bumsmaschinen. Mhm. Hier geht es darum, dass Einwanderung geht es hier. Hier geht es nicht darum, dass die hier besonders viele Kinder machen sollen, ja? Sondern es geht darum, dass hier einfach mehr Menschen sind, die irgendwo einzahlen und hier mit uns gemeinsam arbeiten. Also ich bitte Sie, Unverschämtheit. Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung, können Sie bitte aufhören, jetzt Klavier zu spielen? Das ist gerade nicht der passende Moment. Sie hat total einen an der Waffel, kann das sein? Ja, das ist ja wohl offensichtlich. Oh Gott. Ihr kommt aus dem Experiment nicht raus, wenn ihr nicht eure Gedanken komplett freilasst. Das ist sozusagen der Boden, auf dem das ist. Wenn wir damit schneller hier rauskommen, bin ich dabei, ja. Ja, dann los. Es geht doch jetzt um Umsiedlung, nicht wahr? Wenn die da im Hambacher Forst das Loch abbaggern und ein Dorf abgebaggert wird und das Dorf wird umgesiedelt, dann ist das überhaupt kein Problem, Geld ist da gar kein Problem. Wieso können wir das nicht auch so mit den Flüchtlingen machen? Da wird aus dem Dörfchen Morschenich einfach 10 Kilometer Neumorschenich und genau das können wir mit Syrien und all den anderen Ländern auch machen. Und das war ja damals auch der Plan beim Madagaskar-Plan und das ist am Ende des Tages nur noch eine logistische Frage, die einfach zu lösen ist und zwar: Man muss ein Gefühl vermitteln, das kann man ganz einfach mit Social Media lösen. Man entwickelt eine Kampagne, man schickt 5 Prototyp-Flüchtlingsfamilien auf eine Insel, die da einen Neuanfang starten kann, der hoffnungsvoller ist, als hier in Deutschland sich jeden Tag ans Amt zu stellen. Wir brauchen eine Sonnenscheininsel, Sommersonne, Sonnenschein, und dann werden die da schon von ganz alleine hingehen. Die Insel, auf der wir so wie nach dem Vorbild beschrieben, leidige, zuwandernde Personen mindestens einquartieren, um ehrlich zu sein, eher deportieren wollen. Deportieren? Ja, mit solchen Begriffen können wir nicht spielen. Das können Sie sich selbst überlegen. Ich nenne es so, wie es genannt werden muss. Das ist menschenunwürdig. Das können Sie nicht sagen. Es geht letztendlich nicht um Menschenwürde. Außerdem ist Würde Konjunktiv. Haben Sie eine Idee, welche Insel das sein könnte? Wir brauchen Insel mit viel Platz. Dann nehmen wir irgendeine von den leeren Inseln. Es gibt ja wohl noch ein paar leere Inseln irgendwo. Welche leeren Inseln kennen Sie? Weiß ich jetzt nicht. Ich fahre meistens in die Karibik, da weiß ich ja. Mecklenburg? Naja, wir wollen den Flüchtlingen ja keinen Urlaub finanzieren. Sondern es soll eine Insel sein, auf der sie sich einigermaßen aufhalten können. Vielleicht können sie sogar ihr eigenes Gemüse anbauen. Was wäre denn hier oben da? Über Russland? Zu kalt. Dafür sind Flüchtlinge klimatisch nicht geeignet. Also das Klima vertragen die nicht. Was machen wir? Na, das ist doch kalt. Der Flüchtling kann die Kälte nicht ertragen. Sag ich doch. Ja, und wenn man halt tatsächlich nochmal sich den Pazifik anguckt da hinten. Da gibt es doch eine Menge Inseln. Wir brauchen fruchtbares Land. Australien zum Beispiel hat einige Inseln, die in Frage kämen. Dänemark. Ich bin mehr für Australien. Weit entfernt von Hitze. Australien. Wenn ich das mal kurz am Rande anmerken darf. Mhm. Dänemark ist mir, wenn das ein europäisches Problem ist, das bekämpft werden soll, dann nehmen wir doch Australien. Dänemark und Australien bringen bereits ihre Flüchtlinge auf Inseln. Und eine Insel, auf der Atomtests gemacht wurden, wo kein gesunder Mensch leben will? Oh Gott. Das wird halt ein bisschen schwierig, was Marketing angeht, aber können wir auch hin. Ja, ich meine, Atomtests werden ja da nicht mehr gemacht, es wurde ja nur gemacht. Aber solche Inseln haben meistens ein sehr schlechtes Image und da könnte man Flüchtlinge einfach, da sind die auf jeden Fall sicher. Ein bisschen aufwerten mit ein paar, ja. Ich bin für ein Punktesystem. Wir machen erstmal ein Punktesystem für den Fluchtgrund. Je mehr und je schlimmer der Fluchtgrund ist, desto mehr Punkte hat man auf seinem Habenkonto. Okay. Und die Punkte kann man einlösen. Wenn man zum Beispiel 10 Punkte auf seinem Habenkonto hat, weil man aus einem Land kommt, in dem Giftgasangriffe geflogen wurden, dann hat man auch die Möglichkeit, in eine 10-Punkte, in eine 10-Sterne-Unterkunft zu kommen, in der Mitte Europas. Und das können wir wunderbar mit Social Media kombinieren. Das können wir wunderbar mit Social Media kombinieren. Wie wir das nachher machen und welche Claim wir haben, können wir gemeinsam entscheiden. Wenn man aber nur banaler Wirtschaftsflüchtling ist, der mehr Stundenlohn haben will und aus Rumänien kommt, Rumänien ist EU, ne? Dann gibt es keine Punkte, dann gibt es aber auch keine Aufenthaltsgenehmigung. Ein Payback-System. Payback, so. Genau. Mhm. Flu-back, Payback. Wir machen dieses Punktesystem und wir mischen alle Flüchtlinge aus allen verschiedenen Orten. Wir haben ja gerade die günstige Situation, dass die Leute aus England auch fliehen wegen dem Brexit. Und die tun wir alle in einem Topf und sagen, ihr seid alle gleich in einem neuen Land zusammenführen. Und wissen Sie, was die Engländer aber nicht weit mit ihrem Punktesystem. Wissen Sie, was das Allerschlimmste ist? Dass all das, was Sie hier besprechen, schon ernsthaft besprochen wurde. Punktesystem, Losverfahren. Das ist... Sie haben das für einen Spaß gehalten. Na, das wird ja auch... In allen anderen, also ich meine, wenn man Medizin studieren will, wird auch gelost, wird auch... Das ist doch was anderes, Sie können auch Medizin studieren und nicht vergleichen mit Fluchtursachen. Ein Fluctus Clausus Numerus Clausus. Funktioniert doch. Und was ist mit der Verfassung? Und qualifizierte Flüchtlinge, wir kommen immer näher an das, was Realität ist. Qualifizierte Zuwanderung. Was macht den Menschen zum Menschen? Es ist alles so sinnlos. Sind wir auf der Suche? Nach was? Oder sind wir... Alle auf der Flucht. Alle. Ich habe eine Valium genommen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Wie transportieren wir die Flüchtlinge wohin? Wer bezahlt das? Und was haben wir am Ende davon? Ja, die Frage ist... Sie hatten eben die Idee, Frachtschiffe oder Containerschiffe zu nehmen. Nein. Da nehmen wir dann was Gutes. Ein schönes Schiff, Luxusleiter. Es sollte schon menschenwürdig sein. Sie wollen ein Kreuzfahrtschiff zur Verfügung stellen, um Flüchtlinge zu deportieren? Nur ja. Eins? Nein. Wir nehmen mehrere und wir lassen sie dafür bezahlen. Wir innerhalb Syriens eine Enklave errichten, eine Wohlstandsenklave, in der sich Flüchtlinge einkaufen können. Mhm. Das wird politisch schwierig, glaube ich. Aber wie verdienen wir jetzt daran? Politisch ist nichts unmöglich. Regierungen können gestürzt werden und wieder aufgebaut. Ja, aber Deutsche? Deutsche Regierungen? Deutsche im Ausland haben schon oft Regierungen gestürzt und wieder aufgebaut. Ja. Jetzt vertiefen Sie doch mal Ihren dann Ansatz. Dann könnten wir ja, wenn dem so wäre, dann könnte man den Krieg ja direkt stoppen. Dann hätten wir gar keine Fluchtursache mehr. Solange wir vom Krieg profitieren, müssen wir ihn nicht stoppen. Aha. Wir wollen die Folgen des Krieges nicht, aber wir wollen den Krieg. Da kommen wir nochmal zu den Ursachen. Ja, das ist ja klar. Wo profitieren wir denn jetzt von der Enklave in Syrien? Da waren wir doch schon. Indem wir die Flüchtlinge vor Ort... besser behandeln, als wir sie hier behandeln würden. Wir tun so, als würden wir ihnen einen Gefallen tun, ja. Aber im Grunde genommen tun wir uns einen Gefallen. Und wie soll das aussehen? Das ist doch kein schlechter Gedanke, ein Indianerreservat im eigenen Land zu schaffen. Also ich erkläre Ihnen, wie es geht. Man trifft eine Vereinbarung mit der UN, Sicherheitszone, Blauhelme, Afghanistan, wo es auch überall passiert ist. Sie kennen die Beispiele. Und unter dem Vorwand, dass man eine Schutzzone errichtet für hilfebedürftige Flüchtlinge, errichtet man in Wirklichkeit ein High-Class-Ressort für Leute, die das Geld haben, sich das leisten zu können. Flucht muss auch etwas sein, was man sich leisten kann. Und die anderen? Die anderen können sich Flucht nicht leisten. Die haben die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben und ihre Ideale nicht zu verraten. Ja, ich möchte auf die Fertilitätsrate zurückkommen. Wir haben eine von 1,4 in Deutschland. Die Renten werden nicht bezahlt. Wir sind angewiesen. Nein, wir machen das anders. Wir sind angewiesen auf kultivierte Einwanderung. Ja, ob wir jetzt einen Inder aus Indien holen, der hier arbeitet, oder ob wir den Geflüchteten, der wohlgemerkt seine Flucht selber bezahlt hat und hier in Deutschland als Arzt arbeitet, dann ist ja wohl die Lage klar. Die Quote der nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge, die Akademikerquote, das müssten Sie wissen, ist 26%. Wenn wir auf die 26% Akademiker verzichten, hier in Deutschland, ja, ist das für Deutschland unwirtschaftlich. 50% aller Geflüchteten in Europa sind unter 30. Ja, deswegen, Social Media, ich sag's doch die ganze Zeit. Dann finden wir noch einen kleinen Jingle. Hier. Ich gehe kurz ans Klavier. Madagaskar. So machen wir das einfach. Ein lässiger Jingle, der Lust zum Bewegen macht. Und schon bewegen sie sich. Der Ansatz ist nicht verkehrt. Also ich meine, vielleicht findet man ja wirklich ein schönes, warmes, neues Zuhause. Und dann stellt sich natürlich die Frage... Hey, den können wir nochmal neu aufnehmen. Ich finde das nicht falsch, Fasse. Das bieten wir denen, haben Sie gehört? Ja, ich finde das gut. Ist das Band-Aid? Finde das wirklich gut. So machen wir das. Endlich mal jemand, der auch in die Praxis geht. Warum ich gleich nackt im Wind? Zumal ist das auch ein Appell an unsere humanistische Verantwortung, ja? Also da liegt so eine, wissen Sie, Emotionalität drunter. So, meine Damen und Herren, ich finde, Sie haben sich sehr gut geschlagen. Wir haben eine Reihe von Lösungen gefunden. Vor allem gefällt mir, dass Sie bereit dazu waren, auch Ihre eigenen Standpunkte noch einmal zu überdenken. Ich wünsche mir, dass Sie in der Zukunft bei diesem Gedanken bleiben, dass Sie sich auch lösen können von den Denkmustern, die Sie bisher für wichtig erachtet haben, und dass Sie vor allem, und das fand ich heute besonders gut, konstruktiv im Sinne einer nationalen Lösung weiterdenken. Also mir gefällt einfach diese Idee, eine neue Verfassung zu schaffen, und ich sehe darin eine Chance, auch die Rolle der Frau neu zu etablieren, einen neuen Staat zu gründen, basierend eben auf der Verfassung, die uns bekannt ist, aber die vielleicht auch umzulegen auf die Bedürfnisse der geflüchteten Menschen. Ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Großteil unserer Ziele erreicht. Wir haben für ein Umdenken im Sinne einer anderen Identitätspolitik sorgen können. Und deswegen ist das jetzt für mich hier der Punkt, an dem ich sage, das Experiment ist erfolgreich verlaufen. Ich hoffe, wir haben alles auf Band, besonders die Aussagen der Frau Professorin, und können das dann gegebenenfalls wieder verwerten. Müssen wir jetzt ins Gefängnis? Ach Quatsch. Nein. Hat doch gesagt, gute Lösung. Das ist doch gut gegangen, oder? Ja, und jetzt? Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber haben wir. Ich bin jetzt irgendwie erleichtert. Hallo? Humanitär. Ich guck mal. Haben wir. Hallo. Eine Lösung gefunden. Herr Dix, Und? Die Tür ist auf. Entschuldigung, wir können einfach rausgehen. Wiedersehen. Wiedersehen, ja. Schönen Tag noch. Na, jetzt kommen Sie halt. Ich wollte einfach nochmal mit Ihnen alleine sprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns so ein bisschen auf dem falschen Fuß kennengelernt. Was haben Sie mir denn zu sagen? Na, ich denke, ich dachte, ich spiele Ihnen mal was vor, was Kleines. Sie spielen Klavier? Sehen Sie? Das hätte ich jetzt nicht von Ihnen gedacht. Ist jetzt nicht so, als ob ich total gefühlslos wäre. Nein? Nein, nein, nein. Aber ich glaube, wir müssen uns tatsächlich noch mal so die Frage stellen. Gab es überhaupt schon mal eine erfolgreiche Integration in Europa? Ich weiß es nicht. Integration ist ein schwieriges Thema hier in Europa. Integration, was ist mit dir? Wirst du jemals stattfinden? Integration. Verschiebungen, Entgrenzung. Wohin nur mit den Leuten? Von Uta Reitz. Aus den Krisengebieten. Wohin? Mit Name Alay, Justine Hauer, David Formweg und Serda Somunju. Technische Realisation Rieke Wiebelitz und Mechthild Austermann. Die ganzen Menschen. Regieassistenz aus den Luise Weigert. Regie Uta Reitz. Denn hier könnt ihr nicht bleiben. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Haben wir so viel Probleme. Dramaturgie Thomas Leutzbach. Und deswegen bieten wir euch jetzt eine neue Zukunft. Irgendwo fern auf einer Insel mit zwei Bergen. Was sollen wir tun? Wie schön Sie singen. Wie schön Sie spielen. Ich bin sehr überrascht. Ja, gut, danke. Das geht jetzt in eine falsche Richtung. Okay, wir brechen hier mal ab. Einen schönen Tag noch. Tschüss.